Von Rom zurück erwartet sie die Pilger, schon fällt das Laub, die Heimkehr steht bevor. Kehrt er mit den Begnadigten zurück, stärke dir.